klein wäre. Ach, wie wollt ich los dich pflegen? Ach, wie wollt ich los dich pflegen? Andere Vögel weit besiegen. Andere Vögel weit besiegen. Wenn ich so ein Vogel bin, darf ich alles, alles haschen. Und die höchsten Kirschen naschen. Fliege zur Mutter hin. Ist sie bös in ihrem Sinn, kann ich leg mich an sie schmiegen, ihren Ernst gar bald besiegen. Bunte Federn, leichte Flügel, dürft ich in der Sonne schwingen, dass die Löffel lauter klingen, weiß nichts mehr von Bad und Zügel. Wär ich über jene Hege, ach, dann wollt ich los dich fliegen, alle Vögel weit besiegen,